طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, beziehungsweise die Sitzungen zu segensreichen Sitzungen machen. Und möge Allah azza wa jal uns durch diese Sitzungen, in denen wir Allahs gedenken, unseren Iman stärken und dafür sorgen, dass wir aus diesen Sitzungen mit gereinigter Seele hervorgehen. Möge Allah azza wa jal diese Sitzung zu einer der Sitzungen machen, bei denen Allah am Ende denjenigen, die daran teilgenommen haben, ihre Sünden vergibt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nützliches, die Tore zum nützlichen Wissen öffnen, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir auch darum zu bitten haben. Meine lieben Geschwister, erst einmal, bevor wir anfangen, nach Allah subhanahu wa ta'ala möchte ich den Geschwistern danken, die diese Veranstaltung haben zustande kommen lassen. Möge Allah sie dafür belohnen. Hinter solch einer Organisation steckt sehr viel Kraft und Energie und viel Zeit. Und ich weiß das zu schätzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Zeit für sie, die sie dafür investiert haben, noch in vielfacher Weise zurückgeben, ihnen Gesundheit schenken, ihrer Familie, die Geduld mit ihnen hatten, und ihren Kindern, die auf ihre Väter oder Mütter verzichten mussten. Meine lieben Geschwister, wie wir angekündigt haben, möchten wir inshallah ta'ala uns an diesem heutigen eintägigen Seminar beschäftigen mit einem Thema, das uns allen sicherlich am Herzen liegt. Und es geht darum, wie würde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einem neuen Muslim den Islam lehren. Deswegen, durch diese Veranstaltung sprechen wir quasi zwei verschiedene Gruppen von Muslimen an, die sogenannten Eingefleischten und die sogenannten neuen Muslime. Und bevor wir inshallah über das eigentliche Thema sprechen, vielleicht habt ihr den Tagesablauf irgendwie mitbekommen, möchte ich euch kurz mitteilen. Also geplant ist jetzt im ersten Block, dass wir bis 10.30 Uhr den ersten Block machen, dann 15 Minuten Pause haben. Wir haben jetzt eine kleine Verspätung gehabt, ist aber überhaupt gar nicht tragisch und nicht schlimm. Wir schaffen das auf jeden Fall, inshallah azza wa jal, in der vorgeschriebenen Zeit. Als zweites haben wir, ja, dann geht es um 10.45 Uhr weiter bis 12.15 Uhr. Ach, ihr seht das nicht jetzt vor euch, ne? Habt ihr das bekommen? Ein Tagesablauf? Tagesplan? Nein. Das sind die ersten zwei Blöcke und das geht dann so weiter und dann um 17.30 Uhr ist offiziell das Ende, inshallah. Tade. Nicht unser Ende, inshallah, das Ende vom eintägigen Seminar. Für mich möchte ich kurz mich mit euch ratschlagen. Das Programm ist auf 90-Minuten-Blöcke angesetzt. Ist das für euch angenehm? Oder sagt ihr lieber, ihr möchtet wie in der Schule nach 45 Minuten 5 Minuten Pause haben und dann wieder 45 Minuten weitermachen? Das sind die zwei Vorschläge, die ich habe. Wer dafür ist, dass es so bleibt in 90-Minuten-Blöcken, soll bitte kurz einmal seine Hand heben. Und wer dafür ist, dass wir, also man kann sich auch enthalten, ja? Also wer dafür ist, dass wir es in 45 Minuten Block machen, soll seine Hand heben. Okay, das ist deutlich die Minderheit. Wer in der Mühle ist, kann ja da rausgehen, kurz Pause machen, dann wieder zurückkommen, inshallah ta'ala. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala euch die Gesundheit und die Kraft geben und die Geduld geben, inshallah bis zum Ende durchzustehen. Allahumma amin. Ihr habt alle ein Heftchen ausgehändigt bekommen. Inshallah habt ihr das alle vor euch. Das islamische Grundwissen für Anfänger. Das ist ein Büchlein, das aus ca. 20 Seiten nur besteht und zusammengedruckt wurde mit einem anderen Buch zusammen, und zwar die vereinfachte Darstellung des rituellen Gebetes im Islam. Für diejenigen, die kein Exemplar haben, also es gibt auf jeden Fall hinten irgendwo, kriegt ihr eins. Also wer keins hat, kriegt eins. Ansonsten kann man auch an der Tafel das mitverfolgen. Wie gesagt, uns interessiert der erste Teil des Buches, und zwar der Teil, der ungefähr geht bis zur Seite 24, also wie gesagt, sind ca. 20 Seiten. Das ist der Teil, der uns interessiert in diesem eintägigen Seminar. Sollten wir viel Zeit haben und uns langweilig werden, lesen wir einfach weiter. Okay? Also es wird keine Lesestunde sein, aber wir werden natürlich den Teil, den wir uns anschauen möchten, auch zusammen lesen. Dann beginne ich mit Allah Azza wa Jal. Natürlich könnt ihr das auf die, das Inhaltsverzeichnis erstmal aufschlagen. Im Inhaltsverzeichnis seht ihr auf der Seite 3 und auf das gesamte Inhaltsverzeichnis des Buches, das wir durchgehen möchten. Ich möchte dazu ein paar Worte verlieren, bevor wir uns mit dem Inhalt beschäftigen. Jeder von uns ist sicherlich, freut sich, wenn er andere Menschen, sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime, den Islam nahebringen kann und sogenannte Dawa-Arbeit betreibt. Das heißt, die Menschen mit Weisheit und schöner Aman zum Wege Allahs Azza wa Jal einzuladen. Und dass dies eine der wertvollsten Aufgaben eines Muslims ist, versteht sich von selbst. Denn es ist die Aufgabe, die Allah Azza wa Jal seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam auferlegt hat. Und ein Gesandter auf Arabisch, Rasul, bedeutet ja, dass er entsandt worden ist. Und manche Ulama, rahimahullah ta'ala, sagten, dass der entscheidende Unterschied zwischen einem Rasul und einem Nabi, einem Gesandten, einem Propheten, derjenige ist, dass der Rasul entsandt worden ist zu einem Volk, das sich Allah subhanahu wa ta'ala noch nicht ergeben hat, also noch nicht muslimisch ist. Und beim Propheten eben, er entsandt wird zu einem Volk, das muslimisch ist. Und dementsprechend war unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sowohl das eine als auch das andere, denn es gab zu seiner Zeit, sein Volk war an sich polytheistisch, aber es gab auch Menschen, die noch den alten Schriften des Evangeliums gefolgt sind, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran Karim klar gemacht hat. Insofern ist es eine der edelsten Aufgaben überhaupt, andere Menschen über den Islam, ich kann auch sagen, andere Menschen über Allah subhanahu wa ta'ala zu informieren. Und diese Aufgabe wird gelernt sein. Auch diese Aufgabe ist keine Sache, die man einfach macht, wenn man dazu Lust hat. Und macht, wie man gerade denkt, dass sie richtig ist. Denn ihr seht, die Aufgaben, die wertvoll sind in der Religion, je wertvoller sie sind, desto gefährlicher sind sie zugleich. Das heißt, je wertvoller sie sind, wenn man sie wie vorgeschrieben umsetzt, desto gefährlicher sind sie, wenn man sie unterlässt und sie falsch anpackt. Eines der Beispiele ist das Salah. Das Salah, über das Salah sagte der Prophet alaihi salatu wassalam, wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah. Und wisset, dass die besten eurer Taten eure Salah sind, eure Gebete sind. Auf der anderen Seite sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, dass der Unterschied zwischen uns und ihnen, das heißt den Muslimen und Nicht-Muslimen, ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist ungläubig. Ihr seht die Gefährlichkeit. Das eine macht dich, lässt dich bei Allah subhanahu wa ta'ala auf die höchsten Rangstufen hochsteigen. Und im Gegenzug dazu, wenn man damit nicht ordentlich umgeht, lässt es einen in den tiefsten Abgrund sinken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Und das Gleiche können wir sagen in Bezug auf das Fasten, und gleich können wir sagen in Bezug auf die Zakat, das Gleiche können wir sagen in Bezug auf die Hajj. Yani, da gibt es dementsprechend Texte, die darauf hinweisen, wie wertvoll das ist, aber auch Texte, die darauf hinweisen, wie gefährlich es ist, solche Angelegenheiten zu unterlassen. Insofern, liebe Geschwister, Dawa machen bedeutet ja nichts anderes, als dass man den Leuten La ilaha illallah ans Herz legt und sich für sie wünscht, dass sie die Wahrheit, die wir erkannt haben, auch erkennen. Oder dass jemand, der diese Wahrheit schon erkannt hat, noch zusätzlich an Glauben gewinnt. Deswegen, Da'wah-Arbeit will auch gelernt sein. Und soll man auch wissen, wie man damit umgeht. Und deswegen, unser Seminar richtet sich jetzt, wie wir gesagt haben, an zwei Gruppen. Einmal an diejenigen, die den Islam vielleicht erst kürzlich angenommen haben. Denn es folgen uns durch solche Unterrichte, die inshallah dann auch online gestellt werden, nicht nur die Leute, die jetzt aktiv teilnehmen, sondern auch später Leute, die das anhören und downloaden. Da gibt es viele Leute, die den Islam erst neulich angenommen haben. Sie sollen durch diesen Vortrag bzw. durch die Texte, die wir vorlesen werden, erfahren, was sie wirklich grundsätzlich wissen müssen an allgemeinen Angelegenheiten der Religion. Und gleichzeitig richtet sich der Vortrag an diejenigen von uns, die mit solchen Menschen Umgang pflegen und lernen möchten, was sie ihnen als erstes beibringen. Und das ist eigentlich der Anlass dieses Buches gewesen, warum es geschrieben wurde. So kurz, in der Kürze liegt die Würze. Weil, wenn jemand den Islam neu annimmt oder jemand sich entscheidet, er möchte anfangen jetzt zu beten endlich und Taube machen, dann ist es oft so, dass wir nicht wissen, was wir ihm als erstes beibringen sollen. Oder wir geben ihm zu viel Informationen, wir geben ihm zu viele Materialien, wir geben ihm Bücher in die Hand, die eigentlich gedacht sind für jemanden, der schon fortgeschritten ist und schon seit Jahren praktiziert. Und ihr kennt dann die Situation, jemand mit ihm den Wudu beibringen, dann fängt er an, ja, du musst das waschen, du musst dann Bismillah sagen und dann musst du dreimal waschen, nein, diese Reihenfolge und das. Und aufpassen, manche sagen so, und du darfst hier den Fuß waschen und darfst auf die Socken streichen, darfst die Socken nicht streichen und pass auf. Man verliert sich in Detailfragen und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wenn der Prophet, wenn jemand zu ihm kam und über den Islam erfahren wollte, und das ist ja in den Hadithen nicht einmal passiert, sondern oft passiert, dass jemand über den Islam gefragt hat, was hat er denn den Leuten gesagt? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir die gleichen Antworten geben, die unser Prophet ﷺ damals gegeben hat, dann können wir nichts falsch machen. Und jegliche Einflüsterung, aber, das kannst du alles beiseite schieben. Das hat der Prophet auch gewusst, ﷺ. Und gerade in Glaubensfragen, die haben sich eh nicht geändert. Die Glaubensfragen ändern sich nicht. Von Gesetzgebung zu Gesetzgebung, die haben sich nicht geändert. Von Adam bis Muhammad sallallahu alaihi wa ajma'in. Deswegen, liebe Geschwister, das ist der eigentliche Anlass, dass wir lernen möchten. Wir wissen natürlich, dass die erste praktische Aufgabe, die ein Muslim hat, ist sein fünfmaliges Gebet pro Tag. Das wissen wir. Aber dieses Gebet besteht aus vielen Bestandteilen. Es gibt die sogenannten Pflichten und die sogenannten freiwilligen Bestandteile. Dann unter den Pflichten gibt es Pflichten, die unabdingbar sind. Und es gibt Pflichten, die je nachdem, das ist die Einteilung der Gelehrten in Rukn und in Wajib handeln. Und die Frage ist eben, was von all diesem müssen wir jemandem als erstes beibringen? Gibt es vielleicht auch innerhalb der Rukenhandlungen des Salat, das heißt die Teil des Gebetes, die das Gebet an sich ausmachen, gibt es da vielleicht auch irgendwelche Priorisierungen, die der Prophet vorgenommen hat, oder sind die alle gleich wichtig? Ja, das wollen wir uns inshallah ta'ala ein bisschen näher anschauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Tawfiq geben. Und das soll auch geschehen, unabhängig von unserer eigenen Überzeugung hinsichtlich Detailfragen der Religion. Detailfragen der Religion meine ich jetzt gerade besonders in Bezug auf die islamische Rechtswissenschaft Al-Fiqh. Weil es kann sein, dass du sagst, wobei für mich diese Aufgabe im Gebet ist eine Pflicht. Und der andere sagt dir, aber ich habe aber gelernt, dass es keine Pflicht ist. Das wollen wir jetzt alles mal beiseite legen. Wir wollen gucken, was hat der Prophet beigebracht, alaihissalam. Weil beim Lehren gibt es nicht nur den Aspekt, was Pflicht ist und was nicht Pflicht ist, sondern es gibt auch den Aspekt, was kann denn mein Gegenüber aufnehmen an Informationen? Was kann ich ihm denn zumuten in der ersten Situation, wo ich ihm etwas beibringen möchte? Und ich bin sicher, dass der eine oder andere von euch, der den Islam angenommen hat, irgendwann mal, wenn es vor 20 Jahren war, er hat diese Erfahrung gemacht, dass man entweder ihm das geordnet und mit Weisheit nahegelegt hat, oder dass man ihn überrumpelt hat mit Informationen, sodass er gedacht hat, das ist mir alles zu viel, ich suche mir einfach mal ein paar Sachen davon aus, oder Gott bewahre, er sagt, das kann ich gar nicht alles umsetzen, was von mir verlangt. Und ähnlich ist es auch übrigens zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam passiert, nicht durch den Propheten alaihi wasallam, aber dadurch, dass jemand zu ihm kam und gesagt hat, sinngemäß, das ist mir alles zu viel geworden. Das ist mir alles zu viel. Vielleicht gab es Leute, die ihm gesagt haben, guck mal, das ist der Koran. Das sind die Aussagen des Propheten, Bismillah, darfst du jetzt alle umsetzen. Vielleicht ist das so passiert, aber praktisch gesehen ist es nicht so passiert. Weder hat unser Prophet, am Anfang ist Islam jemandem alles auf einmal beigebracht, was auch theoretisch gar nicht ging, praktisch Mensch, und weder am Ende der Zeit hat er vor seinem Tod jemandem alles ans Herz gelegt, sondern er hat eben Priorisierungen vorgenommen. Diese Priorisierungen möchten wir entnehmen aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den entsprechenden Tawfiq dafür geben. Tawfiq, ja, möge Allah soll mir und euch den Erfolg verleihen, das in die Tat umzusetzen. Wir gehen inshallah ta'ala auf die Seite 9. Und zur Vorgehensweise, ihr könnt mich daran erinnern, wir können inshallah ta'ala, da wir 90 Minuten Blöcke machen, immer so die letzte Viertelstunde, halbe Stunde, das ist gar kein Problem, nutzen, um uns was ist, um Frage zu stellen, falls es irgendwas gibt, was nicht klar war. Und versuchen uns aber natürlich zu beschränken auf das Thema des Seminars. Im engeren Sinne, das Thema ist ja der Islam, also okay, kann man natürlich alles stellen, aber versuchen uns ein bisschen zu beschränken auf diese Angelegenheit. Und laut dem Plan ist auch, glaube ich, die letzte Unterrichtseinheit für Fragen gedacht. Da können wir vielleicht dann allgemeine Sachen machen, die auch mit dem Seminarthema nicht direkt was zu tun haben. Deswegen bitte ich euch um Verständnis und Geduld mit mir, inshallah. Ich weiß, bei solchen Seminaren gibt es immer Leute, die dann kommen und sagen, ich muss leider früher abreisen, ich muss leider gehen. Ich entschuldige mich im Voraus dafür. Wenn du abreisen musst, dann möge Allah dir dabei helfen. Dann kannst du jemanden anderes, inshallah, damit beauftragen, die Frage zu stellen. Aber yani, wenn wir sagen Pause, dann nehmt euch die Pause und schenkt sie mir auch. Jazakumullahu khair. Das heißt also, erinnert mich dran, normalerweise, jetzt habe ich gesagt, 10:30, ne, ist die erste Block zu Ende. Das heißt, irgendwann mal so 10 nach 9, Viertel nach 10, meine ich, könnt ihr mich daran erinnern, dass wir. Und die Frage, guck mal, Geschwister, die am Seminar teilnehmen, ich glaube, ihr seid alle alt genug, dass ihr die Fragen aufschreiben könnt, auch während ihr jetzt mir zuhört. Das hat unter anderem den Vorteil, dass derjenige, der die Frage stellt, sich überlegt, was er eigentlich wirklich fragen will und nicht von der Viertelstunde 10 Minuten nimmt, um die Frage zu stellen. Weil manche Leute stellen die Frage, dann beantwortet man sie und sagt, nee, ich meinte eigentlich was anderes. Okay? Und so kannst du inshallah genau das schreiben, was du meinst und dir dabei auch Mühe geben. Und das gehört auch zum Anstand inshallah, dass man jemandem eine Frage ordentlich stellt. Die zweite Sache ist, dass dadurch können wir Fragen aussortieren, die jetzt mit dem Thema wirklich nichts zu tun haben. Da können wir sie auf einen anderen Stapel machen für die Fragestunde später. Und die dritte Sache ist, es gibt Leute, die mögen nicht mündlich fragen. Okay? Und manchmal auch, vielleicht Schwestern schämen sich zu fragen oder auch Brüder. Dann können sie das aufschreiben, dann werden sie auch gleich behandelt. Versteht ihr? Dass wir nicht sagen, nur die Brüder und dann und so weiter. Das ist auch ein Vorteil davon. Deswegen, und wenn jemand sagt, ich kann nicht gut schreiben oder ich kann nur Schweizerdeutsch schreiben oder ähnliches, dann bittet er seinen Nachbarn darum, dass er diese für ihn schreiben kann. Es gibt für alles eine Lösung. Alhamdulillah. Meine lieben Geschwister, beginnen wir mal mit dem Abschnitt. Ich habe jetzt keinen Leser, der das vorliest, deswegen mache ich das selbst. Ich hoffe, dass meine Stimme bis später durchhält. Möge Allah mir dabei helfen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, beginnen wir. Im Folgenden sollen dem neu zum Islam konvertierten Muslim die wesentlichsten Elemente dieser Religion vermittelt werden. Dabei orientieren wir uns so weit wie möglich an Begebenheiten, bei denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fragen neuer Muslime beantwortete. Bevor ich weiterlese, ich habe mir überlegt, was möchten wir denn einen neuen Muslim als erstes von der Religion thematisch gesehen beibringen. Und ich denke, es gibt dabei zwei Bereiche, die man in drei Bereiche allerdings auch aufteilen kann. Und deswegen wurde das Buch auch in drei Bereiche aufgeteilt. Die zwei Bereiche umfassen eigentlich die gesamte Religion. Einmal, du musst wissen, woran du glaubst. Das sind die Taten des Herzens. Und dann musst du wissen, was du praktisch von der Religion umzusetzen hast. Sowohl mit deiner Zunge als auch mit deinen Extremitäten. Und der erste Bereich in Bezug auf die Taten des Herzens ist die Aqida, die islamische Glaubensüberzeugung. Und der zweite Bereich ist Al-Fiqh. Al-Fiqh ist ja die praktische Umsetzung der Religion. Deswegen fängt sie an mit dem Salah und davor mit der Tahara als Voraussetzung und geht über die Zakah und das Siyam und die Hajj und so weiter. Es geht also um den praktischen Teil der Religion. Und deswegen ist der erste Teil der Aqida der theoretische Teil und der zweite der praktische Teil, wobei natürlich das eine vom anderen yani sehr schwierig zu trennen ist, da wir als Ahl Sunnah Jama'a auch daran glauben, dass die praktischen Elemente der Religion wie das Salah und so weiter sind alle Teil des Glaubens, ein Teil des Iman. Und deswegen ist derjenige, der mehr betet, gläubiger als jemand, der weniger betet und so weiter und so fort, weil er eben mehr Gutes tut. Und diese Angelegenheit lässt es schwierig erscheinen, das zu unterteilen, aber diese Unterteilungen dienen einfach der Einfachheit, also der Ordnung der Themen und dass man einfach das ordnet nach dem, was meistens der Fall ist. Und die Aqida ist meistens eher was Theoretisches und der Motor für die praktische Umsetzung. Ich habe gesagt, zwei Bereiche. Warum haben wir noch einen dritten Bereich dazugenommen? Und zwar ist das Al-Adab. Al-Adab oder Al-Akhlaq, da geht es um die Anstandsregeln, die Benimmregeln. Und dieser Teil der Religion ist selbstverständlich Teil der ersten beiden Bereiche. Nur aufgrund der Wichtigkeit dieses Themas habe ich ihm ein extra Kapitel gewidmet. Aber wer den Islam ordentlich studiert, sowohl im Aqida-Bereich als auch im Fiqh-Bereich und das gelehrt bekommt von einem Lehrer, der nicht nur Informationen übermittelt, sondern auch erzieherische Wirkung hat auf seine Schüler, der wird einem das auch vermitteln. Der wird einem das auch vermitteln, wird dir auch zeigen, dass es im Bereich des Fiqh, auch wenn es um das Kaufen und Verkaufen geht, was jetzt mit Ibadah liegt, sondern trotzdem auch da hat der Prophet a.s.w. bestimmte Regeln aufgestellt, bei denen es auch um das Zwischenmenschliche geht. Ja, geben wir ein Beispiel, Beispiel des Heiratens zum Beispiel. Wenn du weißt, dass dein Bruder die Hand einer Frau gehalten hat, dann darfst du nicht um ihre Hand halten, bis du weißt, dass er abgewiesen worden ist. Versteht ihr? Das ist eine Angelegenheit. Oder zum Beispiel ähnlich, wenn du in ein Geschäft reingehst und du möchtest eine Ware kaufen und du verhandelst jetzt mit dem Verkäufer und dann kommt ein anderer hinzu und sagt, hör mal zu, ich kann dir die Ware noch günstiger verkaufen als der Verkäufer. Auch da hat der Prophet a.s.w. gesagt, gesagt, das geht nicht. Ja. Warum? Weil natürlich könnte man das einfach man könnte natürlich einfach nur den sagen, Handel ist Handel, wo ist das Problem, ob er erst verkauft oder das verkauft. Aber es gibt eben einen größeren Schaden als der Schaden, dass der Käufer mehr Geld bezahlt als beim anderen Verkäufer. Und das ist eben das Zwischenmenschliche, das hat viel mehr Wert. Und deswegen, das gehört auch zur Perfektion des Islam und der islamischen Gesetzgebung, dass eben diese Bereiche auch mit einfließen in Halal und Haram. Und nicht einfach nur, man das juristisch betrachtet, der Kaufvertrag hat alle Bedingungen, alle Sachen erfüllt und deswegen ist er gültig und sagt es ehrlich. Nein, es gibt auch andere Elemente, die eine Rolle spielen und darauf habe ich gerade eben hingewiesen. Das ist entnommen aus einer Ayah aus dem Koran Karim, aus mehreren Ayah aus dem Koran Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا. Das heißt, in der Qadr-Nacht steigen die Engel herab und Ar-Ruh. Ar-Ruh ist bekannterweise ein Beiname von Jibril alayhi salatu wassalam. Und da könnte man sich auch die Frage stellen, ist Jibril nicht so ein Engel? Warum wurde er extra erwähnt? Ja, aufgrund seiner besonderen Stellung, die er bei Allah subhanahu wa ta'ala hat, da er mit der edelsten Aufgabe überhaupt beauftragt worden ist. Und deswegen haben wir gesagt, viele lernen zwar den Islam, was sie wollen, sie glauben müssen und auch vielleicht wie man betet und wie man fastet und so weiter, aber das Augenmerk, das Hauptaugenmerk ist sehr selten auf eben den Anstand und das Benehmen eines Muslims. Für das die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, ganze Werke verfasst haben, um das zu betonen. Und da gibt es darüber yani viel zu erzählen. Yani ich kann nur sagen, Stichwort, Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, hat ein ganzes Werk geschrieben über den Anstand und das Benehmen eines Schülers, seinem Lehrer gegenüber. Und das Buch besteht fast nicht aus Aussagen von dem Autor selbst, sondern besteht fast ausschließlich aus Überlieferungen, das müsst ihr euch mal vorstellen, aus Überlieferungen, die dieser Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, überliefert über seine Lehrer, wieder über seine Lehrer, wieder über seine Lehrer, bis zum entscheidenden Sprecher, ob das der Prophet ist, alayhi salatu wassalam, oder ob es ein Sahabi ist, oder ein Tabi'i ist, oder jemand danach. Und das ist natürlich, das muss man sich einmal verinnerlichen, dass eine Ummah sogar überliefert, wie man sich zu benehmen hat, wie man sich zu verhalten hat. Und das anhand von Überlieferungsketten, anhand von Hadithen. Das ist eine Sache, also die gibt es wirklich nur in der islamischen Religion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dann gehen wir inshallah ta'ala auf den 3.1. Dort heißt es der Glaube. Und da wird jetzt der berühmte Hadith erzählt von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu mit dem Ereignis von Jibril alayhi salatu wassalam. Wo ich auch den Hadith erwähne, noch einmal zur Erinnerung. Die Frage, die sie jetzt praktisch stellt, ist, jemand will wissen, woran er zu glauben hat. Wir lassen jetzt den Propheten a.s.w. selbst sprechen und er soll uns erklären, woran wir zu glauben haben und was wir zu verinnerlichen haben. Das ist die Grundlage des Ganzen. Natürlich könnte ich euch sagen, lest euch das selbst durch. Das ist ja auch, sollte ja selbst erklärend sein. Also es kann ja nicht kompliziert sein, was der Prophet gesagt hat a.s.w. Nur wir wollen ja uns ja auch beschäftigen ein bisschen mit dem Thema über hinaus. Mit den Leuten, die nachher das anderen Leuten vermitteln wollen. Also kommt jemand zu dir und fragt dich, warum müssen wir als Muslime glauben? Dann sag doch bitte einfach das, was der Prophet gesagt hat, alayhi salatu wassalam, und füge dem einfach nichts hinzu. Umar, radiallahu ta'ala anhu, ein enger Gefährte unseres Propheten, sallallahu alayhi wasallam, erzählt Folgendes. Während wir einmal beim Gesandten Allahs, sallallahu alayhi wasallam, waren, erschien uns ein Mann mit sehr weißen Kleidern und sehr schwarzen Haaren. Man konnte an ihm keine Spuren einer Reise sehen. Und wir kannten ihn nicht. Er setzte sich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und lehnte seine Knie gegen dessen Knie und legte seine Hände auf dessen Oberschenkel. Übrigens, das Wort dessen bezieht sich tatsächlich, wie auch allseits bekannt ist, auf die Oberschenkel des Propheten alaihi salatu wasallam. Und nicht, wie manche vielleicht meinen, auf die, dass er seine Hand legte auf seine eigenen Oberschenkel. Das wird ersichtlich deutlich durch andere Überlieferungen des Hadiths. Es gibt andere, also der Hadith wird in verschiedenen Werken überliefert. Und in manchen davon ist es eindeutig, dass es eben auf die Oberschenkel des Propheten war, alayhi salatu wassalam. Was natürlich yani auch die Nähe des Propheten alayhi salatu wassalam zu den Menschen beschreibt, dass er so etwas hat mit sich machen lassen und sich nicht über diese Person gestellt hat, alayhi salatu wassalam. Er sprach: Muhammad, teile mir etwas über den Islam mit. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Islam ist, zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und dass Muhammad Allahs Gesandter ist. Das Gebet zu verrichten, die Almosen, Zakat zu entrichten, im Ramadan zu fasten und zum Haus zu pilgern für diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Er sagte: Du hast recht. Wir wunderten uns über ihn. Er fragt ihn und gibt ihm Recht. Er sagte, das heißt der Fragende wieder: Teile mir etwas über den Glauben mit. Er sagte, er bedeutet, dass du an Allah, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten, den letzten Tag und an die Vorherbestimmung glaubst, sowohl an das Gute als auch das Schlechte davon. Der Hadith, bekannterweise, geht ja noch ein bisschen weiter. Das ist aber, da wird er noch gefragt, über den Tag der Auferstehung und seine Anzeichen. Aber das ist nicht jetzt Gegenstand unseres Seminars, deswegen wurde das jetzt nicht erwähnt. Entscheidend ist, dass der Prophet hier einfach die 6 Säulen des Glaubens erwähnte und nichts mehr zusätzlich dazu sagte. Nachdem der Mann weitergegangen war, und das übrigens in anderen Versionen des Hadiths heißt es nach 3 Tagen, also das war jetzt nicht in der gleichen Sitzung, nach ein paar Momenten, teilte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Gefährten mit, dass es sich um den Engel Gabriel alaihi salam gehandelt hatte, der auf diese Weise die Menschen über die Religion erklären wollte. Also man wird kein besseres Ereignis finden als dieses Ereignis, in dem wir einen Engel und einen Propheten haben. Und sie beide unterhalten sich gegenseitig und erklären dir, was die Religion des Islam ist. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das der Hadith natürlich die Grundlage dieses Buches zweifellos. Und ich möchte dazu sagen, dass der Prophet alaihi salatu wassalam, nochmal betone ich, genau diese 6 Säulen des Glaubens und die 5 Säulen des Islam erwähnt hat, und mehr nicht. Das heißt also, wenn jemand sagt, du musst aber dringend noch was hinzufügen, sagen wir: stopp, hat der Prophet nicht gemacht, alayhi salatu wassalam. Wenn jemand sagt, ja okay, das ist alles schön und gut, aber in anderen Hadithen hat der Prophet auch andere Sachen gesagt, dann sagen wir: Das stimmt, kann mag zwar sein, aber das hat wohl keine Priorität. Und das war wohl nicht so entscheidend, dass er es in diesem Moment hätte sagen müssen. Jemand sagt: Tayyib, aber es gibt doch für die Annahme, für den Tawhid, also für die Kalima des Tawhid, la ilaha illallah, gibt es doch auch Bedingungen, die manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, dementsprechend erwähnt haben. Dann sagen wir: Der Prophet a.s.w. hat diesen Hadith keine Bedingungen erwähnt. Also gibt es Sachen, die wir vielleicht den Menschen manchmal zusätzlich sagen, aber gerade wenn es um den neuen Muslim geht, ihm das Leben dadurch erschweren. Und deswegen haben wir gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich mich unterhalte mit jemandem, der diese Sachen alle schon kennt, und deswegen möchte ich ihm noch mehr beibringen, damit er seine Religion vertieft, und dann gehe ich vielleicht sogar noch darauf ein, wie man das falsch verstehen kann, wie man das La ilaha illallah auch falsch verstehen kann und erkläre das und so weiter, oder ob ich vor mir jemanden habe, der gerade eben oder vor einem Tag oder vor einer Woche den Islam angenommen hat und den ich jetzt auf keinen Fall überrumpeln darf mit Informationen. Und das merkt man also immer wieder, dass Leute überrumpelt werden. Wie zum Beispiel, wenn jemand den Islam neu angenommen hat, dass er gleich darauf hingewiesen wird, was er jetzt alles ändern muss in seinem Leben. Dass man ihm sagt, die Arbeit, die du machst, das kannst du nicht weitermachen. Die Freundin, die du hast, kannst du nicht weiterhaben. Das Haus, in dem du lebst, darfst du nicht weiter darin leben. Und so weiter. Das heißt, du stellst ihm jetzt so viele Steine in den Weg, dass er sich nochmal überlegen wird, ob er wirklich diese Religion annehmen möchte. Und der Nächste kommt und sagt, du musst jetzt erstmal die Beschneidung durchführen. Okay? Und der Nächste und so weiter und so fort. Das gibt. Und der Nächste sagt, du musst gleich auswandern, in ein anderes Land gehen. Ja. Also du kannst ihm das Leben schwer machen, du kannst ihm das Leben auch einfach machen. Und du brauchst auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du ihm Sachen nicht direkt am Anfang sagst. Denn wenn du gefragt wirst, warum, sagst du, ich wollte ihm nicht das Leben zu schwer machen, das alles. Genauso wie ich hätte, dass man mir nicht alles auf einmal beibringt, ja, sondern stückweise, genauso möchte ich, kommt Zeit, kommt Rat. Das heißt nicht, dass ich diese Information verheimliche und nicht eines Tages sagen möchte, guck mal, Barakallahu fiik, wäre nicht schlecht, wenn du vielleicht nach einer anderen Arbeit umguckst. Aber ich möchte erstmal sicher sein, dass das kein Grund ist für seinen Abfall vom Glauben und kein Grund ist, dass er sich nochmal anders überlegt. Das kann doch nicht im gleichen Verhältnis stehen. Ja. Und deswegen, das gehört zweifellos zur Weisheit bei der Einladung zum Islam und nicht wie manche Leute gesagt haben, sag ihm einfach alles und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn schon sozusagen bewahren davor. Das ist so ein bisschen mystisch, weil die Wahrheit ist ein bisschen anders. Die Wahrheit, es gibt Ursachen und es gibt dafür und die bewirken was mit Allahs Erlaubnis. Und zweifellos kannst du einen Menschen durcheinander machen und ihm das Leben schwerer machen oder auch leichter machen. Und jetzt gehen wir ein bisschen über das Thema hinaus. Dann gibt es manche Leute, die kommen und sagen, wie ich vorhin erwähnt habe, er muss unbedingt auch die Bedingungen für La ilaha illallah kennen. Und dann erwähnen sie Vers 7 Bedingungen. Manche machen auch 8 draus. Du kannst das erweitern und auch geringer machen. Wisst ihr warum? Ja, weil der Prophet das niemals erwähnt hat, alayhi salatu wasalam. Sondern solche Sachen sind herausgelesen. Solche Sachen analysiert man. Also das heißt, man verinnerlicht die Texte aus Koran und Sunnah und findet zum Beispiel heraus, dass egal ob es um die Tahara geht, um die Reinigung, und egal ob es um As-Salah geht oder ob es um As-Zakah geht oder wie auch immer, immer gibt es den Hinweis darauf, dass die Absicht eine riesengroße Rolle spielt. Weil eben der Prophet gesagt hat, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und deswegen ist selbstverständlich, dass ich, wenn ich den Islam annehmen möchte, es für Allah Azza wa Jalla machen möchte. Das ist sehr logisch. Aber das ist keine Voraussetzung, dass ich ihn als Muslim anerkenne. Und das ist ein Unterschied. Wie viele Menschen sprechen die Schahada aus? Warum? Weil sie jemanden heiraten wollen. Habt ihr das noch nie erlebt? Habt ihr noch nie in einer Moschee das, ich weiß nicht, wie oft die bei euch Konvertierungen stattfinden, okay? Aber es gibt Leute, die möchten gerne heiraten. Dann sagt man zu ihnen, okay, ich meine, ihr wollt islamisch heiraten, weil islamisch bei euch, das funktioniert nicht. Der eine Partner ist Muslim, der andere ist meinetwegen Atheist. Ja, und das nach unserer Religion mag das geht nicht. Es gibt keine Möglichkeit des Heirats. Standesamtlich kannst du gehen. Aber entscheidend ist die islamische Heirat, die funktioniert nicht. Dann sagt man, okay, dann fragen Sie, was die Lösung mit der Lösung ist, dass du den Islam annimmst. In dem Moment spricht die Person, die Schahad sagt, ich möchte konvertieren, Islam annehmen. So, muss ich jetzt mich vergewissern. Also ich meine, der ganze Anschein, die ganze Situation erweckt den Anschein, dass er es gemacht hat, wegen der Heirat. Richtig? Oder aus welchen Gründen auch immer. Trotzdem erkenne ich ihn als Muslim an. Warum? Weil auch mein Prophet والسلام, hat aufgrund dieses Wortes La ilaha illallah jemanden als Muslim anerkannt. Und nicht geprüft und nicht gefragt, sag mal, kennst du überhaupt die Voraussetzungen, die erfüllt sind? Die sind völlig irrelevant in diesem Zusammenhang, weil ich nicht verantwortlich bin für das, was er in seinem Herzen trägt. Und selbst wenn er mir was sagen würde, weiß ich immer noch nicht, ob es in seinem Herzen ist. Ich weiß nicht, ob er mir die Wahrheit sagt, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht wissen. Deswegen ist die Herzensangelegenheit eine Sache, die nur Allah Azzawajal kennt. Selbst, also noch einmal zur Betonung, selbst wenn dir jemand sagt, ich habe das für Allah gemacht, heißt es nicht, dass es auch in seinem Herzen ist. Und deswegen bringt das mir auch nichts. Wie viele Leute nehmen den Islam erstmal an aus weltlichen Zwecken und später Allah subhanahu wa ta'ala pflanzt in ihre Herzen den Iman. Wir haben dafür aus der Religion einen wunderschönen Beweis, dass man jemanden sogar mit der Dunya versuchen darf zu locken, dass er den Islam annimmt. Wer kennt ihn? Und dieser Beweis befindet sich sogar, gleich, falls es noch andere Meldungen gibt, befindet sich innerhalb der Säulen des Islam. Also keine Sache, die verborgen ist in einem Hadith in Musnad al-Sarraj oder sowas, sondern das ist also in den Säulen der Religion. Hände hoch. Okay, nehmen wir erstmal den ganz hinten. Zakat. Kannst du das ein bisschen verdeutlichen? Ja, vielleicht gibt es Leute, die arm waren oder arm sind und dann kann man zum Beispiel ihnen sagen, ja, ich wiederhole es nochmal, dass alles verstanden haben, inshallah. Und zwar geht es darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Zakat für 8 verschiedene Gruppen im Koran Karim bestimmt hat. Und eine Gruppe davon ist al-mu'allafah qulubuhum. Das heißt, diejenigen, deren Herzen gewonnen werden sollen. Und eine Kategorie davon ist der Kafir, dass du ihm Zakat gibst, damit er den Islam annimmt. So einfach ist die Geschichte. Und da fragt man sich natürlich, ja, aber dann nimmt er den Islam an, wegen Geld oder wie? Was haben wir denn davon? Wir haben davon vieles. In erster Linie haben wir davon, dass in der Realität, und Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, in der Realität ist es so, dass es Hinderungsgründe gibt. Es gibt Hindernisse zwischen dem Menschen und dem Islam. Und diese Hindernisse können zum Beispiel eine schlechte Erziehung der Eltern sein. Können auch die Medien sein, weil sie ein schlechtes Bild über den Islam vermittelt haben. Das heißt, es gibt viele Gründe dafür. Und diese Hindernisse werden dadurch abgebaut. Denn dadurch kommt er dann in die Moschee, dadurch lernt er den Islam kennen. Er hat am Anfang eine schlechte Absicht, aber später wandelt sie sich um in den Ikhlas. Zweifellos. Und deswegen, haben manche Sahaba auch sogar gesagt, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, die sagt, manche von uns haben den Islam angenommen und wollten nur die Dunya dadurch. Direkt sagt er dir, sagt die Wahrheit. Weil das ist menschlich. Und wo ist das Problem jetzt, dass Geld, was weltlich ist, dich da zur Wahrheit gefunden hat? Wo ist das Problem? Ist überhaupt gar kein Problem. Und deswegen, als der Prophet a.s. manchen auch Geld geben wollte, um sie zu gewinnen, wisst ihr, was ihre Antwort war danach? Manche haben gesagt, ich bin dir nicht gefolgt wegen dem Geld. Und die haben es gar nicht genommen. Insofern, das ist ein Mittel zum Zweck und der islamisch gesehen also legitim ist und auch zu etwas Gutem führt. Und deswegen brauchen wir bei solchen Sachen keine Angst haben. Noch einmal zurückzukommen auf die Geschichte mit den Bedingungen für La ilaha illallah. Wie gesagt, das befindet sich in keiner Ayah und keinem Hadith ausdrücklich, also auf der Art, wie manche Menschen dadurch auf die Probe gestellt werden. Plus kommt dazu, dass diese Sachen sehr, sehr schwammig sind. Sehr, sehr schwammig sind. Was heißt schwammig? Schwammig heißt, es ist sehr vieles unklar. Also praktisch gesehen ist sehr vieles unklar. Wenn ich dir sage, bleib so beim Ikhlas. Bleib beim Ikhlas. Bedingung dafür ist der Ikhlas. Bedingung für was? Für die Gültigkeit. Aber in welcher Hinsicht? Für die Anerkennung? Haben wir gesagt, nein. Haben gerade gezeigt, dass nicht der Fall ist. Ach so, nicht dafür. Das heißt, die Detailfrage wurde total ausgeblendet. Nächste Angelegenheit. Wenn ich dir sage, eine Bedingung für den Tauhid ist die Liebe. Al-Mahabba. Erklär mir das mal bitte. Erklär mir, was das heißt. Heißt es, dass ich die Religion umsetzen muss, alles? Heißt es, dass ich beten muss? Heißt es, dass ich keine Fehler machen darf in Bezug auf den Tawhid? Was meinst du damit konkretes? Und dann wirst du natürlich eine Antwort bekommen, je nach Ijtihad desjenigen, der diese Aussage getroffen hat, also je nach seinem eigenen Verständnis von der Religion. Aber du wirst natürlich keine Aya bekommen, keinen Hadith bekommen, weil diese Angelegenheit eben auch nicht ausdrücklich so erwähnt worden ist. Ist auch völlig unnötig, weil wer kommt denn zu dir und sagt, ich möchte die Kalimat al-Tawhid aussprechen, außer wenn er dieses Wort mag, außer wenn er den Islam annehmen möchte. Das heißt, diese Begriffe sind sehr, sehr, sehr schwammig. As-Sidq. As-Sidq ist die Ehrlichkeit. Was meint man denn mit Ehrlichkeit? Meint man damit, dass das, was ich sage, übereinstimmt mit dem, was ich tue? Sayyid. Und manchmal stimmt das nicht überein. Denn die Kalimat al-Tawhid, la ilaha illallah, bedeutet doch in erster Linie, dass ich niemanden anbete außer Allah. Das heißt, in erster Linie, ja, das bedeutet, dass ich meinen Gottesdienst niemandem anderen widme außer Allah Azza wa Jal. Wir alle wissen, es gibt auch, wenn man einen Fehler begeht in Bezug auf den Tawhid, gibt es Al-Shirk al-Akbar und Al-Shirk al-Asghar. Es gibt den großen Schirk und den kleinen Schirk. Auch das wurde vollkommen ausgeblendet aus dieser Pauschalität, aus dieser schwammigen Aussage. Insofern, was ich damit sagen will, ist, das heißt nicht, dass die Bedingungen falsch sind. Das heißt nicht, dass die Bedingungen falsch sind. Aber das zu pauschalisieren und jemanden sozusagen auf die Probe zu stellen und ihn zu fragen, wenn du diese nicht kennst, ja, das heißt nicht aufsagen kannst, dann erkenne ich dich nicht als Muslim an. Das ist eine Form der Übertreibung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schonen und bewahren. Und wer was anderes sagt, braucht nur einen Hadith erzählen, in dem der Prophet a.s.w. das so mit den Menschen gemacht hat. Ein bekannter Einwand ist, dass manche Leute sagen, die Sahaba radiallahu anhum kannten die Bedeutung, die Leute heute kennen sie nicht. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Na. Manche Leute sagen, die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, sie wussten, was diese Sachen bedeuten. Aber die Leute heutzutage wissen das nicht. Dann sagen wir als Antwort erstens einmal, liebe Geschwister, diese Antwort ist unwissenschaftlich. Sie ist unwissenschaftlich. Sie ist sehr pauschal. Also sie erweckt den Eindruck, als wären die Sahaba radiallahu anhum alle Ulama. Als wären sie alle Schüler beim Propheten gewesen, und saßen, haben mit ihm alle 5 Gebete täglich verrichtet. Und waren bei jedem Unterricht dabei, bei jeder Khutbah Jum'ah dabei. Und ja, das ist eine Vorstellung der Religion, die einfach mit der Realität gar nichts zu tun hat. Es gibt manche Sahaba radiallahu anhum, die haben den Propheten einmal gesehen, das war's. Und dadurch sind sie schon Sahaba fertig. Denn wer jeden den Propheten getroffen hat, einmal in seinem Leben, und als Gläubiger gestorben ist, ist ein Sahaba, oder nicht? Das heißt also, die Sahaba sind nicht alles Gelehrte. Die Sahaba radiallahu anhum, manche von ihnen, wie es über Umar al-Khattab radiallahu anhum überliefert worden ist, konnte nur jeden zweiten Tag mit dem Propheten zusammen sein. Warum? Ja, weil die andere Hälfte musste arbeiten. und hat sich die Sache geteilt. Hat sich Aufgabe geteilt. Wenn er arbeiten musste, war sein Freund beim Propheten a.s. Und umgekehrt. Ja, das konnte er machen, weil er mit ihm zusammen war und ausgewandert ist und so weiter. Aber es gibt noch viel mehr andere, die den Propheten a.s. vielleicht nur bei der Abschiedspilgerfahrt einmal in ihrem Leben gesehen haben. Das war's. Insofern die Behauptung, dass sie das alle verstanden, gewusst haben, das ist eine falsche, dass man aus dem arabischen Wortlaut verstehen kann, dass La ilaha illallah, was das alles bedeutet, das ist eine falsche Behauptung. Das Einzige, was du den Sahaba radiallahu anhum zumuten kannst, ist, dass er die sprachliche Bedeutung des Wortes verstanden haben. Alle. Weil es arabisch war. Okay. Also zumindest die Araber waren. Dass sie die arabische Bedeutung des Wortes verstanden haben. Dass da jemand nicht verstanden hat aus La ilaha illallah, es gibt nur einen Schöpfer zum Beispiel. Das kann nicht sein, weil der Schöpfer ist der Hajj al-Khaliq. Und Ilah ist derjenige, der angebetet wird. Also das kann nicht sein. Und auch sogar die Araber damals haben nur an einen Schöpfer Gott geglaubt. Es gab für sie nur Allah, also der erschaffen hat. Fertig. Nur das Problem war, dass sie eben nicht nur ihn allein angebetet haben, sondern andere auch. Und das war der Hauptdiskurs zwischen dem Propheten a.s. und den damaligen Mekkanern. Insofern die sprachliche Bedeutung des Wortes, und das ist das, womit ich den ersten Charter abschließen möchte, das ist eine wichtige Angelegenheit. Wir unterscheiden bei einem, also religiös gesehen, unterscheiden wir bei der Bedeutung eines Wortes, wie zum Beispiel Ilah, wie zum Beispiel Rabb, wie zum Beispiel Khaliq, wie zum Beispiel Islam, wie zum Beispiel Iman und so weiter. Unterscheiden wir zwischen zwei Angelegenheiten. Erstens die sprachliche Bedeutung des Wortes und zweitens die religiöse Bedeutung des Wortes. Die sprachliche Bedeutung des Wortes Iman bedeutet im Deutschen übersetzt der Glaube. Tatsächlich. Also das ist die einwandfreie Übersetzung laut Duden, Lexikon, arabischen Wörterbüchern. Das ist die perfekte Übersetzung. Von Iman ist der Glaube. Das ist die sprachliche Ebene. Kein Übersetzer der Welt würde es anders übersetzen. Aber gehen wir auf die religiöse Ebene, da haben wir gerade erfahren, der Prophet selbst, a.s., hat gesagt, Iman bedeutet, an 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen zu glauben. Und das ist eben ein Aspekt, den wir verstehen müssen. Und jetzt natürlich kommt der Übersetzer und überlegt sich, was soll ich machen? Soll ich das als Glaube übersetzen, wie auch der Araber das verstehen würde? Oder soll ich dem Gegenüber direkt sagen, was er aus dem Wort verstehen, religiös verstehen soll? Dann habe ich quasi nicht nur übersetzt, sondern gleichzeitig auch die Erklärung eingefügt. Okay? Und das ist eine der größten Herausforderungen für Übersetzer, gerade religiöser Texte wie den Koran und Karim. Deswegen ist es immer die gute Frage, wie man es dann tatsächlich macht. Das ist nicht unser Thema. Was ich nur damit sagen wollte, Barakallahu fikum, dass wenn der Sahabi gehört hat, oder der Araber, auch der Mushrik gehört hat, La ilaha illallah, dann hat er sehr wohl verstanden, er soll ab jetzt seine Nasr und Suwa' und Ya'uq und diese ganzen Gottheiten alle beiseite lassen und er soll ab jetzt nur noch Allah Azza wa Jal anbeten. Das hat er verstanden. Aber hat er verstanden, wie er das machen soll? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht, weil ich sage mal einfach ausgedrückt, auf diesen Gedanken kann man sogar logisch kommen. Also ich kann mit meinem Verstand zur Erkenntnis kommen, dass wenn es nur einen Schöpfer gibt, dann sollte es auch nur diesen einen geben, den ich anbete. Und alle anderen verdienen das gar nicht. Aber ich kann nicht wissen, wie ich ihn anbeten soll. Und da kommen wir zur Formen der Ibadah. Da kommen wir zur Formen der Ibadah. Und deswegen haben manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum Sachen gesagt, die ganz klar Schirk sind. Aber der Prophet hat ihn verziehen, beziehungsweise Allah sogar, sagen wir lieber, hat ihn verziehen. Warum? Weil wie hätten sie das denn wissen sollen, bis der Prophet es sie darauf hinweist? Und ein Beispiel dafür ist, dass sie einmal geschworen haben bei ihren Vätern. Und dann sagt der Prophet, la tahlifu bi abaikum. Das schwört nicht bei euren Vätern. Und er sagt einen anderen Brief und sagt, wer schwört, soll bei Allah schwören oder schweigen. Denn andere überliefert, denn das zu schwören beim anderen bei Allah ist eine Form von Schirk. Also Polytheismus oder Beigesellung Allahs subhanahu wa ta'ala. Insofern, liebe Geschwister, sprachlich gesehen, jawohl, das konnten sie verstehen. Aber dass damit das zu Bedingungen zu La ilaha illallah gehören muss, Ikhlas, Sidq, Mahabba und die Inqiyad und die ganzen Sachen, das ist eine Sache, die kann niemand verstehen unter der sprachlichen Bedeutung des Wortes. Dann machen wir inshallah ta'ala jetzt. Genau, jetzt sind wir genau bei der Viertel nach zehn. Jetzt können wir uns inshallah ta'ala die nächsten 15 Minuten Zeit nehmen, barakallahu fikum, um eventuell Sachen zu klären. Gibt es von eurer Seite, jazakumullahu khairan, irgendetwas, was ihr aufgeschrieben habt, was ihr weiterleiten möchtet? Ich könnte es weiter nach vorne geben. Wenn jemand, wenn es keine schriftlichen Fragen gibt, dann können wir auch pausieren. Oder wenn jemand mündlich fragen möchte, erstmal macht die Hände hoch, falls Leute gibt, die Fragen haben, jetzt im Augenblick. Nein, dann bis mehr. Vorteil. Was von den sieben Bedingungen für La ilaha illallah, also für das Glaubensbekenntnis geredet, kannst du die nennen? Ja, kann ich nennen. Aber ich habe sie absichtlich nicht genannt, weil ich könnte sogar ein Gedicht dazu aufsagen. Okay? Weil ich eben damit sagen möchte, dass sie vollkommen irrelevant sind, dass man sie kennen muss. Okay? Aber ich sage sie gerne, ist kein Problem, kannst du aufschreiben. As-Sidq. Al-Ilm. Deutsch auf Arabisch oder auf Deutsch? Nee, lieber auf Deutsch. Da muss ich jetzt übersetzen. Dann machen wir erstmal Al-Ilm, das Wissen. Al-Yaqin ist die Gewissheit. Al-Qabul ist, dass man das akzeptiert, die Akzeptanz, könnte man übersetzen. Inqiyad, könnte man übersetzen mit, dass man sich diesem Wort fügt, die Fügung oder die Unterwerfung. Dann As-Sidq. As-Sidq ist die Ehrlichkeit. Und dann Al-Ikhlas. Ikhlas ist immer so eines der schwierigsten Worte, die man es übersetzen soll. Aber wird meistens übersetzt mit der Aufrichtigkeit. Oder die Reinheit der Absicht. Und als siebtes, es waren sechs jetzt, ne? Als siebtes, Al-Mahabba, die Liebe. Ja, und die Liebe kann man nicht messen. Also ich kann sie nicht messen. Vielleicht jemand, der sie aufgestellt hat, kann sie messen. Was passt, ist die Frage beantwortet, Schauen? Oder gibt es noch, was war noch was dazu? Formal schon, inhaltlich. Was? Ja, inhaltlich fragst du die sie aufgestellt haben. Wo findet man das? Mit Sicherheit findest du das in bestimmten Aqida-Büchern. Titel müsste ich jetzt nachschauen. Aber es wird viel, also weil mir geht es ja darum, eher wer als erstes diese Sachen geschrieben hat, weil kopiert wird viel, also ja. Wenn du schaust, Die Frage ist, wer hat das, wie gesagt, und dann auch, wollte ich auch hinweisen, es gibt einen Unterschied, ob ich einen Wa'ad-Vortrag mache oder einen wissenschaftlichen Vortrag. Wenn ich einen Wa'ad-Vortrag, was heißt so einen ermahnenden Vortrag mit ermahnendem Charakter, da kann ich natürlich darf ich mir mehr erlauben zu sagen, als wenn ich, wenn man auf jeden Punkt und jeden Komma achtet, den ich ausspreche. Deswegen zum Beispiel der Prediger in der Predigt kann natürlich sagen zu den Leuten, wenn sie nicht in die Moschee häufig kommen und möchte sie ermuntern, dass sie öfter kommen, dann kann er zu ihnen sagen, wo ist eure Liebe zu Allah? Wo ist die Liebe? Ich sehe sie nicht. Das kann man machen, das ist gar kein Problem. Aber wenn wir das ist etwas aufschreiben und wenn wir etwas wissenschaftlich erklären müssen oder wollen, dann brauchen wir klare Definitionen dafür. Und dann dürfen wir keine schwammigen Sachen zulassen, weil das hat dann natürlich das Ergebnis davon ist dann nämlich, dass jemand dann die Leute dann eben aus dem Islam ausschließt. Ja. Warum? Weil er nach seinem Verständnis der Meinung ist, dass diese... Das Gleiche gilt übrigens auch nicht nur für diese Sachen, die ich gewinne, sondern auch für die sogenannten Nawaqid al-Islam, die sogenannten vernichtenden Faktoren für den Glauben. Ja, da gibt es Hefte und Büchlein, die dann das aufzählen und sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eines dieser 10 Faktoren, wenn du das machst, dann zerstörst du deinen Islam, also fällst du sozusagen vom Glauben ab. Aber da gibt es Punkte, die so, sage ich mal, unklar noch sind, die noch deutlich definiert werden müssen. Davon abgesehen, dass die Gelehrten sich nicht bei allen Punkten einig sind, dass jetzt man nicht mit dieser Liste rumlaufen kann, wie du im Einkaufscenter mit E-Nummern-Liste rumgehst und schaust, welche Nummer ist drin, nicht drin, ist oder nicht ist, das kann man nicht machen. Und ich behaupte auch zur Verteidigung der Gelehrten, die das geschrieben haben, dass sie das auch nicht so gemeint haben, wie manche Leute das umsetzen. Und deswegen ist das Lernen aus Büchern hat seine Vorteile, aber wenn man nicht gelernt hat, wie man aus Büchern lernt, dann hat das auch erhebliche Nachteile. Zur Ergänzung dazu wollte ich noch sagen, erstmal gibt es, bevor ich ausschweife, was anderes sage, gibt es noch andere Fragen zu diesem Punkt. Zum Thema oder... wenn es andere gibt, könnt ihr sie weiterleiten nach vorne und da kann ich nicht mehr haben. Ich komme gleich drauf, inshallah. Auch ergänzend möchte ich sagen, auch zu dem Thema des Entschuldigtseins, das hängt ja auch stark mit diesen Sachen zusammen. Das heißt, jemand begeht einen Fehler, jemand macht einen Fehler, von der Aussage her, von der Handlung her. Und dieser Fehler und diese Aussage stellt im Islam großen Unglauben dar oder großen Schirk dar. Da wird auch ein sehr schwerer Fehler gemacht. Und zwar werden zwei Beispiele genannt, um diese Beispiele zu sogenannten Hinderungsgründen erhoben. Was heißt das? Das heißt, zum Beispiel, jeder von uns weiß, dass jemand, der den Islam erst kürzlich angenommen hat, dass diese Person eventuell noch in seinem Herzen oder in seinen Taten etwas tut, was verboten und was sogar Kufr ist, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Also nicht Selbstverständlichkeit, sagen wir, ist zu erwarten. Und deswegen sagen alle, dass jemand, der den Islam erst kürzlich neu angenommen hat und Schirk begeht, dafür entschuldigt sein kann. Darüber gibt es keine Diskussion. Aber dieses Beispiel und das Beispiel, das heißt, das ist das kürzliche Angenommen des Islam oder jemand, sagen Sie, der weit entfernt von den Gelehrten auf dem Dorf lebt. Wir sagen, diese zwei Dinge sind Beispiele und sind nicht die einzigen Beispiele. Das sind Beispiele, aber das sind nicht die einzigen Beispiele. Denn diese Beispiele, wer sie analysiert, kommt letztendlich zum Schluss, dass diese Personen diese Handlung unabsichtlich und aus Unwissenheit begangen haben. Und da kannst du mit jedem Menschen der Welt diskutieren. Und wenn sie sagen, nein, es geht hier nur darum, jemand, der den Islam neu angenommen hat, dann fragst du ihn, wie alt muss er sein? Wie viele Tage muss dieser Muslim alt sein? Eine Woche? 6 Tage? 5 Tage? 4 Tage? Und wenn er dir sagt, nein, es geht darum, dass jemand weit von den Gelehrten weglebt, dann fragst du ihn, geht es um die Reiseentfernung? 80 Kilometer? 76,8, wie manche Gelehrte gesagt haben? Oder mehr oder weniger? Oder bei den Hanafiten sogar 3 Tagesreisen? Das heißt, diese Aussagen, ich habe dafür kein Thermometer, das ich in seinen Mund stecken kann und sehen kann, er ist alter Muslim oder neuer Muslim. Das gibt es nicht. Und deswegen die Illa, das heißt, die letztendliche Ursache für die rechtliche Bestimmung, ob diese Sache Haram, aber eine Haram-Handlung begangen hat oder eben nicht begangen hat, ist die einfache Frage, hat er das gewusst, hat er das absichtlich gemacht oder nicht? Das ist die einzige Frage, die wir stellen können. Ja? Und das ist, wenn man das analysiert. Ansonsten, wenn man die gelehrten Bücher liest und diese 2 Beispiele erwähnt und aus diesen Beispielen erschließt, dass es nur diese 2 Beispiele gibt, das ist ein falsches Verständnis von den Aussagen der Gelehrten selbst, geschweige dessen, dass du so etwas nicht aus den Büchern so einfach entnehmen darfst, schon gar nicht bei solchen heiklen und gefährlichen Angelegenheiten. Okay. Die Frage lautet, wir haben ja vorhin gesagt, wenn jemand den Islam neu annimmt, und das ist die letzte Frage, dann ist Viertelstunde Pausenschalter. Wir haben gerade gesehen, wenn jemand den Islam neu annimmt, müssen wir ihn nicht sofort hinweisen auf jede einzelne Angelegenheit, die er gerade falsch macht. Und dann habe ich das Beispiel mit der Freundin erwähnt, zum Beispiel. Die Frage ist, gibt es einen Maßstab, was die Zeit angeht, wann wir ihm solche Sachen mitteilen können? Diese Angelegenheit hängt ab, der einzige Maßstab ist deine Überzeugung, wann du der Meinung bist, dass diese Person diese Information verarbeiten kann und aufschnappen kann. Es gibt Leute, die kommen auf dich zu und sagen, ich bin Muslim geworden, ich habe eine Freundin, sag mir bitte, ob das halal haram ist, weil wenn das haram ist, ich werde sofort mich von ihr trennen. Atayb, dann sag ihm, das ist haram, das ist auch sehr wichtig. Eine andere Person kommt zu dir und sagt, guck mal, ich möchte den Islam gerne annehmen. Aber. Und eines dieser Aber ist, ich habe eine Freundin und ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll und ich habe Angst, dass sie mich verlässt. Was sagst du? Du wirst doch ihm bestimmt sagen, nimm den Islam trotzdem an. Oder nicht? Nimm den Islam trotzdem an. Und dadurch, dass du ihm sagst, nimm den Islam trotzdem an, rettest du ihn, inshallah ta'ala, vor der Hölle. Denn die Sünde, die er begeht, ist zwar eine Sünde, aber sie schließt nicht aus dem Glauben aus. Und deswegen versuchen wir, den größeren Schaden abzuwehren durch den kleineren Schaden. Insofern gibt es natürlich keinen bestimmten Maßstab, wie ich gesagt habe, Allahu tabaraka ta'ala. Dann machen wir an dieser Stelle eine Pause. Wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder, inshallah.